Von S bis XXL. Der Magen ist sehr flexibel. Jedes Mal, wenn wir schlucken, macht er sich bereit, Nahrung aufzunehmen und entspannt sich. Wenn dann wirklich ein Bissen folgt und nicht nur Speichel, dann weitet er sich und passt seine Größe der zugeführten Nahrung an. Ohne Dehnung hat er nur ein Volumen von etwa 1,5 Liter. Er kann sich aber auf das 3- bis 4-fache vergrößern, von S auf XXL sozusagen. Erst wenn dieser Punkt überschritten ist, drückt der Mageninhalt auf Nervenrezeptoren in der Muskelwand und diese melden dann dem Gehirn satt. Die Evolution hat dem Magen die Fähigkeit zum Ausdehnen gegeben, damit er den Tagesbedarf aufnehmen kann. Paul hat in einem Experiment mit Ratten beobachtet, zu welchem Extrem das führen kann. Weil ihnen ihre tägliche Nahrung nach jeweils 30 Minuten weggenommen wurde, lernten die Nager in wenigen Tagen, so viel wie möglich zu fressen. Bald machte ihr Magen die Hälfte des Bauchraumes aus, was sehr unangenehm für sie zu sein schien. Ab einer bestimmten Dehnung des Magens wird Sättigung signalisiert. Um bei extrem Schwergewichtigen den Appetit zu zügeln, gibt es verschiedene Techniken, das für Nahrung zur Verfügung stehende Volumen zu verkleinern. Die Sättigung wird schneller erreicht, zum Beispiel durch Ballons, die in den Magen gelegt werden, Bänder, die ihn von außen einschnüren, oder chirurgische Verkleinerungen des Magens. Eine andere Strategie sind die sogenannten Bypass-Operationen, bei denen der obere Dünndarm umgangen und damit die Resorptionsfläche verkleinert wird. Die Mehrheit der Patienten verliert ziemlich schnell an Gewicht. Aber Hunger ist eben nicht nur eine Frage der Mechanik im Bauch, sondern auch der Bewertung im Kopf. Eine Gruppe der Patienten fühlt sich unwohl mit den kleineren Portionen und sagt sich, verdammt nochmal, das ging doch früher auch. Solche Menschen schaffen es trotz Operation, innerhalb von einem halben Jahr wieder auf ihr altes Volumen zu kommen. Aus diesem Grunde müssen alle Patienten vor und nach einer solchen bariatrischen Operation durch Ärzte und Psychologen regelmäßig betreut werden. Und Hunger ist auch Nervensache. Ganz neu ist die Erkenntnis, dass zum Beispiel Fructose, als Zucker nicht nur in Obst, sondern in viel höheren Dosen, vor allem in der industriellen Fertigung von Nahrungsmitteln, von Gummibärchen bis Pizza verwendet, den empfindsamen Serotoninhaushalt des Bauchhirns stört, lange bevor sich Symptome wie Übergewicht einstellen. Fructose steht schon lange im Verdacht, unliebsame Wirkungen zu erzeugen. Weil dieser Bestandteil aber billig ist und industriell vielseitig verwendet werden kann, findet er sich in relativ hohen Dosen in den meisten Fertignahrungsmitteln. Dyspepsie, Stochern im Nebel. Ein weiteres Detektivspiel ist die Suche nach den Ursachen der funktionellen Dyspepsie, Reizmagen. Etwa jeder sechste Deutsche leidet unter Aufstoßen, Völlegefühl, Sodbrennen oder Blähungen. Was manche Menschen achselzuckend wegstecken, wird für andere zur chronischen Belastung und erheblichen Einschränkung der Lebensqualität. Der Lebensstil spielt dabei sicher eine Rolle. Zu spätes und zu fettes Essen, ständiges Snacking, zu wenig Bewegung und Übergewicht verschlechtern die Symptomatik. Was aber sind die genauen körperlichen Ursachen dafür? Ein Teil der Patienten mit funktioneller Dyspepsie fühlt sich sehr schnell satt, weil der Magen sich nicht genügend entspannt, wenn er gefüllt wird. Das führt zu einer nervös bedingten Fehlverteilung der Nahrung. Sie wird zu schnell in Richtung Magenausgang gepresst. Diese Region reagiert auf den Überdruck mit Schmerzen und Übelkeit. Oft erhalten die Betroffenen dann Arzneimittel, welche die Magenbewegungen intensivieren, um das Problem schneller loszuwerden. Es gibt aber keinerlei wissenschaftlichen Beweis, dass hinter einer funktionellen Dyspepsie wirklich eine verlangsamte Magenentleerung steckt. Die richtige Strategie ist häufig die umgekehrte. Die Magentätigkeit sollte nicht beschleunigt, sondern die Entspannung optimiert werden. Allerdings kann selbst damit nicht allen Patienten geholfen werden. Auch eine erhöhte Fettempfindlichkeit kann die Ursache für eine Dyspepsie sein. Wenn Fett in den Zwölffingerdarm entlassen wird, wird nämlich Cholezystokinin ausgeschüttet, das Sättigungshormon, das gleichzeitig auch die Magenentleerung bremst. Manche Patienten aber haben eine erhöhte CCK-Sensibilität und reagieren empfindlicher. Andere tun sich schwer mit der Bewältigung der Magensäure. Weil ihr Zwölffingerdarm sensibler auf die Säure reagiert, wird der Verdauungsprozess im Magen zu stark abgebremst. Schließlich können auch Entzündungen Auslöser sein. Wenn man zum Beispiel die Magenschleimhaut auf Helicobacter pylori testet und das Bakterium dort vernichtet, reagieren immerhin 10% mit einer Verbesserung ihrer Symptome. Es gibt aber auch lokale Entzündungen im Duodenum, die so klein sind, dass sie im Endoskop nicht sichtbar sind. Man kann sie nur mikroskopisch nach einer Gewebeprobe, Biopsie, erkennen. Trotz intensiver grundlagenwissenschaftlicher und klinischer Forschung ist es bisher nicht gelungen, eine allgemeingültige Ursache für Dyspepsie zu finden. Es fehlen klare Zusammenhänge zwischen Symptom und Funktionsstörung. Die einzige Ausnahme ist, wie Jan Tak, Gastroenterologe an der Belgischen Universität Leuven, gezeigt hat, die frühe Sättigung und die gestörte Fundusrelaxation, die beide, aber eben nicht nur, zu funktioneller Dyspepsie führen. Auch die über Jahrzehnte gepflegten Klassifizierungsbemühungen durch Expertengruppen haben daran nichts geändert. Der physiologische Mechanismus bleibt bei der Krankheit ein Rätsel. Da drängt sich der Verdacht auf, dass es sich vielleicht gar nicht um eine einzige, sondern um verschiedene Krankheiten oder Syndrome handelt. Das ist das große Dilemma der Neurogastroenterologie, dass sie zwar Funktionsstörungen feststellt, diese aber häufig keine Erklärung für die Symptome liefern kann. Zum Beispiel für eine zum Glück sehr seltene Magen-Darm-Erkrankung, die chronisch-intestinale Pseudoobstruktion. Die Patienten schildern das Gefühl, wie mechanisch blockiert zu sein. Wenn man sie dann aber nach einer umfangreichen Diagnostik schließlich operiert, findet man keinerlei Hinweise auf einen Verschluss. Namen sind Schall und Rauch, auch in der Medizin. In der Gastroenterologie gibt es eine internationale Kommission, die alle paar Jahre mit den ROM-Kriterien die sogenannten funktionellen Krankheiten des Magen-Darm-Traktes definiert und die Rahmenbedingungen für klinische Studien festschreibt. Ihre Kriterien suggerieren dabei eine Klarheit, die sich in der medizinischen Praxis nicht wiederfindet, denn ähnliche Symptombilder werden zu einer Krankheit oder einem Syndrom zusammengefasst, obwohl vielleicht ein halbes Dutzend verschiedene Leiden dahinter steckt. Unter diesen Umständen kann es kein Allheilmittel für Krankheiten wie zum Beispiel den Reizdarm geben. Das gilt auch für die Probiotika. Der Reizdarm. Ich bin viele. Besonders viele Fragen stellen sich zum Reizdarm. Fahndet man bei den Betroffenen nach den Ursachen der klassischen Symptome wie Bauchkrämpfe, Durchfall, Verstopfung oder Blähungen, so findet man mit den üblichen Methoden, Blutuntersuchungen, Endoskopie, Stuhluntersuchungen, Röntgen, keinerlei Anzeichen von Krankheitserregern und keinen speziellen Reizdarmmarker. Irgendwie psychisch bedingt ist dann oft noch das Mildeste, was die Patienten vom Arzt zu hören bekommen. Aber bis zu 30% der Bevölkerung leiden, zumindest vorübergehend, unter den Beschwerden. In der Pathophysiologie gibt es zahlreiche Erklärungsansätze für Störungen, die zum Beschwerdebild des Reizdarms führen könnten. Im klinischen Alltag aber fehlen die diagnostischen Möglichkeiten, um die Erkenntnisse der Forschung medizinisch umzusetzen. Selbst wenn das in einzelnen Fällen gelingt, führt dies nicht automatisch zu einer erfolgreichen Therapie. Vielleicht, weil die entsprechenden Medikamente fehlen oder aber, weil sich der Bezug zwischen Störung und Symptom nicht nachvollziehen lässt. Außerdem können mehrere Ursachen, gleichzeitig oder im Zeitverlauf, zusammenkommen. Sind die Symptome vorübergehend und flüchtig, lassen sie sich kurzfristig gut behandeln. Bei einem Drittel der Patienten aber werden sie chronisch und das schränkt deren Lebensqualität massiv ein. Alltagsstress oder besondere belastende Situationen wie Arbeitslosigkeit oder Scheidung können das Syndrom auslösen oder verschlimmern. Die Patienten weisen oft besondere Persönlichkeitsmerkmale auf. Psychische Traumata und sexueller Missbrauch treten bei diesen Patienten deutlich gehäuft auf, vor allem bei den weiblichen Betroffenen. Viele Patienten leiden unter übersteigerter Krankheitsfurcht, andere an Depressionen oder Angststörungen. Auch eine Fibromyalgie, Weichteilrheumatismus, Essstörungen oder chronische Müdigkeit treten kombiniert mit Reizdarm auf. Das Reizdarmsyndrom gehört zu den gastroenterologischen Erkrankungen, die mit anderen zentralnervösen, wie zum Beispiel psychischen Störungen einhergehen können. Das soll aber definitiv nicht heißen, dass sich das Reizdarmsyndrom nur im Kopf abspielt. So weiß man heute, dass es den eigentlichen Reizdarmpatienten gar nicht gibt, sondern dass unter diesem Kunstbegriff viele unterschiedliche Subtypen mit unterschiedlichen Krankheitsursachen zusammengefasst werden. Die Grundlagenwissenschaft hat in ihren Studien hierbei immer organische Veränderungen in der Darmwand oder des Mikrobioms nachgewiesen, nur nicht bei allen Reizdarmpatienten in gleicher Weise. Andere Reizdarmpatienten zeigen Zuckerunverträglichkeiten, eine Gluten- oder Weizenempfindlichkeit oder einen vermehrten Gallensäureübertritt in den Dickdarm. Wenn im Ileum zu wenig Gallensäuren rückresorbiert werden, lässt sich dies im Stuhl messen. Michael Camilleri von der Mayo Clinic in Rochester konnte zeigen, dass es bei einem Teil der Reizdarmpatienten der gestörte Gallensäuretransport ist, der zu Durchfall- und Dickdarmproblemen führt. Diese Untergruppe der Reizdarmpatienten lässt sich also leicht therapieren, nämlich mit Gallensäurebindern. Das ist ein wichtiges Puzzleteil auf dem Weg zur Lösung des Rätsels Reizdarm, das sich zum Schluss als die Summe vieler unterschiedlicher Krankheiten entpuppen wird, die man einzeln alle behandeln kann. 10% der Reizdarmpatienten zum Beispiel sind solche mit einem postinfektiösen Reizdarmsyndrom, das nach einer initialen Darminfektion entstehen kann. Bei ihnen findet man gehäuft Entzündungszellen, beispielsweise Mastzellen, in der Nähe des Bauchhirns und auch ein verändertes Verhalten der Nervenzellen auf die freigesetzten Entzündungsmediatoren. Zudem haben einige Patienten eine erhöhte Anzahl von serotonin-produzierenden enterochromaffinen Zellen, die sogenannten Geschmacksknospen, in der Schleimhaut des Darms. Die Vermehrung dieser Zellen wird vom Immunsystem ausgelöst. Trotzdem ist Reizdarm keine chronisch entzündliche Darmerkrankung, CED, wie etwa Colitis ulcerosa oder Morbus Crohn und auch keine Vorstufe davon. CED-Patienten haben allerdings in der Zeit zwischen den Entzündungsschüben ähnliche Beschwerden wie Reizdarmpatienten. Bei manchen Reizdarmpatienten kommt es allerdings zu einer Aktivierung des Darmimmunsystems, Mastzellen, T-Lymphozyten, aber ohne Entzündung. Das kann Beschwerden auslösen, weil Immun- und Nervenzellen dicht beieinander liegen. Besonders intensiv kommunizieren die Nervenzellen des Plexus submucosus, das ist der Teil des Bauchhirns, der Schleimhautfunktionen kontrolliert, mit den Immunzellen. Michael und Thomas erforschen zusammen mit Kollegen aus Bologna und Sheffield daher seit längerem die Idee, dass Reizdarmsymptome die Folge einer Störung der Schleimhaut-Immunzell-Bauchhirnachse sein könnten. Thomas hat dabei die Biopsien von Patienten für kurze Zeit in einer Lösung inkubiert, um diese Flüssigkeiten dann an Michael zu schicken. Der konnte zeigen, dass die Proben von Reizdarmpatienten eine besonders heftige Reaktion der Nerven des Bauchhirns und der Darm-Hirnachse auslösten. Diese Aktivierung stand in eindeutigem Zusammenhang mit dem Grad der Bauchschmerzen. Verantwortlich für dieses Nervengewitter sind Histamin, Serotonin, aber insbesondere Proteasen, Enzyme, die nicht nur bei der Verdauung von Proteinen eine wichtige Rolle spielen, sondern auch als Signalmoleküle wirken. Man kann die Nervenaktivierung aufheben, wenn man die Aktivität der Protease medikamentös blockiert. Auch probiotische Keime enthalten Proteasehemmer, die auf diese Weise wirken. Deshalb profitiert ein Teil der Reizdarmpatienten möglicherweise von Probiotika. Die Schlussfolgerung? Bei Reizdarmpatienten scheinen Zellen in der Schleimhaut des Darms Substanzen auszuschütten, die das Bauchhirn und die Schmerzfasern aktivieren. Bei anhaltender Aktivierung wird die Empfindlichkeit irgendwann herunterreguliert. Ob dieser Wechsel mit dem Auf- und Ab der Reizdarmsymptome zusammenhängt, bleibt aber noch zu klären. Das System von Botenstoffen und Rezeptoren ist genetisch festgelegt und existiert in verschiedenen Varianten, die bei Reizdarm eine Rolle spielen können. Die Forschung arbeitet daran, unterschiedliche Reizdarmpatienten, den Phänotypen, bestimmte Genotypen zuzuordnen und die Therapie entsprechend auszurichten. Zusätzlich gibt es Hinweise, dass einige Reizdarmpatienten im Vergleich zu gesunden eine Veränderung ihrer Mikrobiota im Darm aufweisen. Klinische Hinweise auf die Bedeutung der Mikrobiota beim Reizdarm ist die positive Wirkung von Präbiotika, Probiotika und Antibiotika. Verstopfung. Nichts geht mehr. Essen Sie mehr Ballaststoffe. Dieser simple Rat vieler Hausärzte beruht leider auf einem Mythos. Ballaststoffe haben zwar die Fähigkeit, Wasser aufzunehmen, dadurch erhöhen sie das Volumen des Darminhalts und das regt die Ausscheidung an, soweit richtig, aber sie tun das nur minimal. Das eigentliche Problem bei der Verstopfung liegt woanders und stellt Wissenschaftler und Ärzte weiterhin vor viele Rätsel. Was steckt hinter diesem Alltagsleiden? Was jeder von uns kennt, entwickelt sich bei einigen wenigen Menschen zu einem dramatischen Zustand, vor allem bei Frauen. Ihr Risiko einer chronischen Obstipation ist vermutlich hormonell bedingt 4,8-mal höher als bei Männern. In sehr seltenen Fällen ist die Verstopfung so stark, dass sogar operiert werden muss. Sie müssen sich mehr bewegen. Auch wenn dieser ebenfalls beliebte Erklärungsansatz des Hausarztes anschaulich ist, die Ursache einer Verstopfung ist nicht unbedingt nur eine Bewegungsstörung. Sie kann alle möglichen Ursachen haben, zum Beispiel ein Problem der Feuchtigkeit. Das Wasser der bis zu 9 Liter Verdauungssäfte wird im Dünn- und Dickdarm fast vollständig resorbiert. Bei der Verstopfung wird durch die langsame Passage zu viel Wasser entzogen. Es kann aber auch sein, dass das Hauptproblem darin besteht, dass der Dickdarm zu wenig Flüssigkeit oder Schleim produziert. Wir wissen nur, dass seine Produktion in den Schleimhautzellen bei der Passage durch Scherkräfte stimuliert wird. Was man isst, spielt natürlich eine Rolle. Es gibt aber nur wenige handfeste wissenschaftliche Studien dazu. Der Darm ist einfach ein sehr plastisches Organ. Seine Muskeln, seine Nerven und seine diversen Funktionszellen reagieren auf jede Änderung. So wissen wir auch nicht, ob die typische Verstopfung bei einer Reise mehr auf unsere Psyche zurückzuführen ist, fremde Toiletten, andere Hygienestandards, oder auf weniger Ballaststoffe, als wir vielleicht zu Hause zu uns nehmen. Vielleicht aber reagieren auch die Darmbakterien, unsere Verdauungshelfer, irritiert auf veränderte Essgewohnheiten. Teile der Mikrobiota sterben ab, während andere Bakterienfamilien diese Nische einnehmen und sich vermehren. Das Stuhlverhalten hängt natürlich auch noch von soziokulturellen Faktoren ab. J. Cabane weist darauf hin, dass nicht nur wir Probleme in der Fremde entwickeln können, sondern auch ausländische Gäste sich nicht wohlfühlen mit unserem Toilettendesign, etwa Sitzposition und anderen Hygienestandards.